né? Ich sehe deinen Namen auf meinem Display. Geh nicht ran, will dich heute nicht sehen. Steh nicht auf und der Tag fängt nie an. Der Tag fängt nie an. Ich hab mich fern von Laptop und Facebook. Mach nicht weiter, ich brauch heute ein bisschen Aufschub. Ess die Reste aus meinem Kühlschrank. Aus meinem Kühlschrank. Die Sonne blitzt durch den Schlitz in dem Vorhang. Ich lass ihn zu, weil ich heute nichts vorhab. Jede Stunde kommt mir wie drei vor. Der Tag kommt mir wie zwei vor. Königin Schwermut, hält mich wach, hält mich wach, Königin Schwermut.